Kidzone Leserfragen. Ihr fragt? Ich wollte fragen. Ich habe die Frage. Meine Frage ist... Sally antwortet. Sally, wann läuft denn Digimon endlich wieder? Hey Simon, du hast ja dieselbe Frage wie unser erster Anrufer. Hier ist die Sabine Kühnemann aus Alzbach. Ich bin 14 Jahre alt und ich wollte fragen, wann Digimon endlich wieder läuft. Hi Sabine, du findest die Serie auch so cool? Digimon gibt's ab 16. Juli wieder auf RTL 2. Klasse, oder? Erstmal werden ein paar alte Folgen aus der dritten Staffel wiederholt. Naja, aber eigentlich ist das gar nicht so übel. Ich weiß schon gar nicht mehr, was am Ende passiert ist. Und jetzt halte ich fest, ab 1. September gibt es die brandneue vierte Staffel Digimon Frontier. Ich bin so gespannt, was die Thema wohl alles erleben. Hoffentlich kommt Digimon nicht, wenn ich gerade in der Schule bin. Hallo, hier ist Luis Verona, ich bin 12 Jahre alt und komme aus Leipzig. Und meine Frage lautet, wie lange gibt es eigentlich schon Beyblade in Japan? Mensch, ich finde das sowas von fies. Bis die coolen Animes nach Deutschland kommen, dauert es immer Ewigkeiten. In Japan kam die TV-Serie schon im Januar 2001. Wusstest du, dass sie auf Japanisch Pakuten Shoot Beyblade heißt? Übersetzt heißt es so viel wie explosiver, kreiselnder Beyblade-Schuss. Okay, an meinem Japanisch sollte ich vielleicht noch etwas arbeiten. Die Spielzeuge gab es aber schon in Japan ein Jahr vorher, also schon 2000. Bastian Witt und ich wollte fragen, wann der dritte Harry Potter-Film Der Gefangene von Azkaban erscheint. Hi Bastian! Ich glaube, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Nein, keine Angst. Natürlich kommt der Film ganz sicher in die Kinos, aber erst nächstes Jahr. Teil 1 und 2 kamen beide jeweils im November. Deswegen hatte ich so gehofft, dass der dritte auch im November kommt. Naja, aber fest steht noch nichts. Da müssen wir eben erstmal im 5. Band schmökern. Der kommt übrigens am 8. November in die Buchläden. Hallo, hier ist Stefan Markus, 44379 Dortmund. Ich wollte fragen, wie viele Folgen noch One Piece hat. Simon kann von One Piece auch gar nicht genug kriegen. Der hat mir gleich wie aus der Pistole geschossen deine Frage beantwortet. Am 20. Juni läuft schon die 40. Folge. Aber keine Sorge, Simon meint, es gibt insgesamt 150 Folgen. Hui, das war's schon wieder. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann wählt die 0911 28 72 280. Dienstags von 13 bis 17 Uhr könnt ihr mir eure Fragen auf die Mailbox sprechen. Simon, schau doch mal. Was ist denn los, Sally? Da oben. Wo? Du Hirni, ich meine nicht die Zimmerdecke. Ich meine den Himmel. Keine Wolken mehr, kein Regen. Das heißt? Na, jetzt können wir Beachvolleyball spielen. Ja, aber ich kann jetzt nicht. Ach, Menno. Ich muss, ich gehe mal eben zu meinem Kumpel. Wir machen zusammen Hausaufgaben. Hausaufgaben machen? Du, das passt ja gar nicht zu dir. Warte mal, auf dem Weg ist doch der Kiosk. Sag sofort, was du machst. Okay, ja, ich hol mir noch mehr Yu-Gi-Oh! Sticker für das Album. Und mich willst du nicht mitnehmen? Du bist wie der große Bruder in meinem neuen Buch abgehauen. Das beginnt auch damit, dass er seinen kleinen Bruder nirgendwo mit hinnehmen will. Ja, ich bin gleich wieder da.